Abschnitt 15 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Bundeslade, Teil 1. Nun saß David also in der Burg Zion, hoch über den Lehmhäusern dieser ewig unruhigen Jebusiter und Hebräer, die gemeinsam Jerusalem bewohnten, und baute unauffällig die Befestigung aus. Süden und Norden, alle Stämme hatten ihn zum König gesalbt, und Krönungssalbe ist ein gutes Schutzmittel, aber die Gemauern sind ein noch besseres. Allmorgendlich zog er sich auf seinen Lieblingsplatz vor das Obergemach auf das flache Dach seines Hauses zurück. Hier hatte er Ruhe vor Beamten, Bittstellern, Sklaven und dem Gewirr seines reichlichen Harems. Ein strenges Hausgebot hielt alle fern, nur die Priester hatten das Vorrecht, in Notfällen den König auch hier aufzusuchen. Sonst aber wagte niemand, ihn zu stören. Alle wussten in ehrfurchtsvoller Scheu, der König regiert und sinnt auf seines Volkes Wohl. Dass er geradezu schlief, wäre zu viel gesagt. Vielmehr lag er in einem trägen Dämmerzustand im angenehmen Gefühl des Gelöstseins. Erinnerungen, Träume, Pläne, wollüstige Regungen überspülten ihn. Jede Sinnesreizung nahm er wahr. Einen Schrei vom Hofe, eine Bewegung auf einem der gegenüberliegenden niedrigen Dächer, einen fauligen Duft, den die Sonne durch die sonst unbewegte Luft zog, aber er grübelte den Dingen nicht nach. Am liebsten ließ er sich in sanften, halben Gedanken wiegen, meist über den Verlauf seines Lebens, wie er nun schließlich doch ans Ziel gekommen und alles sich so herrlich gefügt hatte. Angenehme Bilder malten sich in dem Sonnenglast vor seinen blinzelnden Augen. Da tauchte ein mächtiger Schädel auf, noch im Knochenbleich von unheimlicher Kraft und Gewalt. Aber wie sollte Sauls verwester Kopf nun David fürchten machen? Er lag hier, wohlig in der Wärme, der gerechte und geliebte König über Juda und Israel. Und Saul war auch an dem ihm gebührenden Platz. Sein Schädel zierte den Tempel des Dagon zu Astot oder den der Astaroth. Die Gerüchte gingen hierin auseinander. Der Rumpf hatte lustig an den Mauern von Bethsan im Winde geschaukelt zur Freude der Töchter der Philister, der Kinder der Unbeschnittenen. Bis ihn die Männer aus Jabes in Gilead heimlich des Nachts holten. Die Fleischfetzen verbrannten sie und setzten die Asche unter einem Baum bei, und sie fasteten 7 Tage. So statteten sie den Dank für die erste Tat Sauls als König ab. Als er ihre Stadt entsetzt und ihre Väter vor dem Schicksal bewahrt hatte, das rechte Auge zu verlieren. Jedenfalls, Saul war tot und sein Geschlecht fast völlig ausgerottet. Um Jonathan war es schade. Er hatte sich stets freundschaftlich erwiesen und seine Liebe war süßer als Frauenliebe gewesen. Aber immerhin ist ein lebendiger Blutsbruder weniger wert als ein toter Prätendent. Nur ein Sohn von ihm, der hinkende Meribal, den die Diener Jahwes später Mephiboset, den Schandmenschen, nannten, war verblieben. Eine verständige Amme hatte ihn als Knaben fallen lassen und damit zum König untauglich gemacht. Seiner Oheime und Vettern hatte man sich jüngst bei günstiger Gelegenheit entledigen können. Als eine 3-jährige Dürre geherrscht hatte, orakelten die Priester willfährig eine alte Blutschuld Sauls an den Gibeonitern als die Ursache. Und David musste, um den Zorn der Gottheit zu besänftigen, zu seinem großen Bedauern selbstverständlich, die letzten Söhne und Enkel Sauls, 7 an der Zahl, nach Gibeon ausliefern, wo sie sofort gehängt wurden. Meribal hatte er dabei verschont. 7 auf einmal war etwas reichlich, wenn auch die Angst vor der dörrenden Grausamkeit Gottes, der Priesterspruch und der Hunger das Volk stumpf und gedankenlos genug gemacht hatten. Man glaubte David aber seine Tränen über das bittere Schicksal, das er leider den Söhnen Sauls bereiten musste, eher, weil er in herzzerreißendem Flehen wenigstens den hinkenden Sohn Jonathans freibat vom harten Verlangen Gottes und der Gibeoniten. Die 7 aber, die das Verbrechen begangen hatten, mit geraden Gliedern in Davids Weg zu stehen, starben zum Wohl des Volkes. Da half keine unmännische Sentimentalität. Die Dürre musste ein Ende nehmen. Besser 7 Tote als 10.000 im Hungerelend. Gott war streng, aber, so meinten die, die am Leben blieben, doch auch sehr gütig. Die 7 Hingerichteten lagen dann monatelang unbegraben, den Vögeln und dem Wilde ein Anreiz. Die stille Dulderin Rizpah, Schmerzensmutter von 2 dieser Märtyrer, wehrte den Tieren in Sonnenglut und schreckender Nacht den Zugang. Nach Davids Darstellung war dies nur auf die Härte der Gibeoniten zurückzuführen. Er gewährte den Toten schließlich ein ehrliches Begräbnis, zusammen mit der herbeigeholten Asche Sauls und den Gebeinen Jonathans, in der Gruft des Kies, des Stammvaters des Geschlechts. Freilich fand mancher, dass er dieses Zeichen des Edelmuts gegen die gerichteten Sauliden schon früher hätte geben können. Aber die so sprachen, waren nörgelnde Vaterlandsfeinde. Oder sie verstanden den hohen Sinn ihres Herrschers nicht. Den Meribal Mephiboset aber, den letzten Überlebenden, behielt er vorsichtig im Auge. Nach einiger Zeit ließ er ihn durch zuverlässige Leute von seinem Wohnort Lo-Dabar nach der Residenz holen. Da sie ihn harmlos befanden, so brauchte ihn auf der Reise Gottes Zorn nicht zu treffen. In der Hauptstadt genoss er großmütige Behandlung und speiste alltäglich an der königlichen Tafel. Man sparte einen Hofnarren und die Späher konnten ihn beobachten. Und das war alles, was von Sauls direkter männlicher Nachkommenschaft atmete. Ein missachteter Krüppel. Denn Eschbal, der nach Sauls Tode König von Israel gewesen war und den die Spötter Iboset, den Mann der Schmach, benannten, hatte solchem Spitznamen gemäß gelebt und geendet. Aber das lag schon vor dem Tode der 7, als David noch in Hebron Hofhalt führte. Tief und befriedigt schlürfte der König die Luft ein. Das war doch ein Meisterstück gewesen. Da der israelitische König Eschbal dem Kriege auswich, hatte der jüdische König David ihn durch geschickte Diplomatie zur Strecke gebracht. Solange der hochangesehene Abner, Sauls rechtschaffener Feldmarschall und erster Beamter, zu Eschbal hielt, war dieser wohl bewahrt. Aber es fand sich Gelegenheit, dem jungen Herrscher klarzumachen, dass Abner doch eigentlich nur ein Handlanger Sauls des Großen gewesen war und sich viel zu viel gegenüber der königlichen Würde herausnahm. Davids Priesterschaft hatte korrespondierende Mitglieder auch am Hofe Eschbals in Mahanaim. Es kam aus nichtigem Anlass zu zorniger Auseinandersetzung. Der König getraute sich zwar nicht, Abner zu entlassen, aber er war recht froh, als dieser auf einige Zeit sich entfernte und als Sondergesandter Michal, Sauls Tochter, zu ihrem Gatten David geleitete. In seiner Vertrauensseligkeit und Einfalt ahnte er nicht, dass David und Abner sich bereits zu seinem Untergang verschworen hatten. Mit großen Ehren nahm David den berühmten Feldherrn auf. Aber er hatte nicht übersehen, seinen eigenen, vom Hofe gerade abwesenden Oberstkommandierenden Joab, der dem Eintreffen Abners recht scheel entgegenblickte, daran zu gemahnen, dass an dessen Händen noch ungesühntes Blut von Asahel, Joabs Bruder, haftete. Nach vergeblicher Warnung, von ihm abzulassen, hatte Abner diesen in der Notwehr und ehrlichem Kampfe getötet. Für Joab aber war die Tat Vorwand genug zur Blutrache. Als er eilig nach Hebron zurückkehrte, war Abner schon wieder aufgebrochen. David hatte ihn nicht länger gehalten, da er heimbegehrte, um ganz Israel für ihn zu gewinnen. Also sandte Joab ihm Boten nach und ließ ihn bitten, zu einer vertraulichen Unterredung noch einmal nach Hebron zurückzukommen. Argelos folgte Abner der Einladung, ihm lag selbst daran, mit Joab über die künftige Zusammenarbeit Rücksprache zu nehmen. Unter dem Tore von Hebron trafen sich die berühmten Heerführer, und Joabs Schwert, das gern ein- und ausging, führte seinen Lieblingstanz auf und fuhr in Abners Bauch. Der König hatte natürlich von gar nichts gewusst. Laut beklagte er den plötzlichen Heimgang dieses Fürsten und Großen von Israel. Er zerriss seine Kleider, gürtete einen Sack um und befahl ein Gleiches seinem Gefolge. Als erster schritt er hinter dem Leichentuch, wies alle Speisen am Begräbnistage zurück und jedermann war höchlich erbaut. Die Männer empfanden tiefen Schmerz über den schweren Gram ihres Herrschers. Sie flüsterten sich zu, wie man nun wieder erkenne, dass er milde und friedliebend, sanft und gerecht und edelmütig selbst gegen seine Gegner war. Unversehrt hatte er Abner ziehen lassen, Wider sein Wissen und Wollen war danach das Gast- und Geleitrecht verletzt. In Trauer und Kasteiung sühnte er den Mord, an dem er doch ganz unschuldig, der ihm so schrecklich zuwider war. Und die Frauen huschten zusammen und schwatzten und surrten, wandten die bunten Schnüre um die Hände, hockten nieder und berichteten eifrig, was ihrer Eheherren Weisheit geäußert. Unser guter König. Ja, wenn die Militärs in seiner Umgebung nicht wären. Und die Gerste wird nun wohl im Preise anziehen. Und wenn Israel nur nicht den Krieg erklärt. Und Michal soll selbst ihrem Bruder Eschbal einen Bericht gesandt haben. Hier kicherten die Frauen, sie flüsterten noch leiser, damit die Kinder, die um sie spielten, nichts hörten. Michal, ob sie schon in anderen Umständen ist und ob sein Sohn wird und ob einmal David auf dem Throne folgen wird? Aber alle, Männer und Frauen, waren darin einig, dass es ein schönes Begräbnis war. Mit Joab setzte sich David gründlich auseinander, zunächst unter vier Augen. Der hitzköpfige Eisenfresser hörte gelassen zu, er verstand das alles sehr gut, er war lange genug im Hofdienst. Wenn er auch die Federfuchser wie Seraja, den Urkundenschreiber, und Josaphat, den Kanzler, verachtete und den Priestern abhold war, so sah er trotzdem ein, dass David auch solchen Vögeln manchmal freien Flug gewähren musste. Er verargte es ihm auch nicht, dass er ihn dann auch noch öffentlich verfluchte. Klammer auf. Es war übrigens nicht der ganz große Bannfluch mit »Erde tue dich auf und Himmel verschlinge ihn«, mit »Pestilenz und Ausrottung des Geschlechtes durch den Herrn Zebaoth«, sondern nur der mittlere mit »Eiterflussaussatz und etwas Bettelstab«, Klammer zu. Jedenfalls, Joab blieb auf seinem Posten und alles andere war ihm ganz gleichgültig. Die Folgen von Abners Tod stellten sich rasch ein. Eschbal war durch das Ereignis ehrlich erschüttert, wenn auch etwas erleichtert, weil die Stimme des nörgelnden Schulmeisters nun erloschen war. Vertrauensselig und unbesorgt lebte er weiter wie bisher. Mit aller Welt stand er in Freundschaft, wer sollte ihm etwas Böses tun? So konnte man ihn in seiner eigenen Schlafkammer, in der Mittagsruhe, am lichten Tage erschlagen. Und mit seinem Haupte eilten die beiden Attentäter Rechab und Baana unverweilt nach Hebron, um sich den Totensold zu holen. Hier ächzte David in seinem Dämmerzustande wohlig. Diese Erinnerung kitzelte ihn immer wieder zu einem satten, zufriedenen, innerlichen Lachen. Dass doch die Torheit der Menschen nicht ausstirbt. Es ist gut so, denn die Dummheit der Völker ist das Fundament der Throne. Aber das Maß war hier unbegreiflich voll gewesen. Erst dieser Schwächling Eschbal selbst, der in den Tag hinein lebte und starb, und dann seine Umgebung, die eigentlich wissen musste, dass sein Haupt einiger Beobachtung und Behütung wert war, solange es die Krone Israels trug, für die ja vielleicht noch jemand anders einiges Interesse besaß, und schließlich die beiden Narren, die dieses Haupt in abgeschlagenem Zustand und außerdem noch ihre eigenen lebendigen Köpfe hertrugen, zu dem weisen und gerechten, sündenfreien, volksgeliebten und klugen David, Sohn Isais, dem König von Juda. War ihnen denn das Schicksal des Amalekiters unbekannt, der die Botschaft von Sauls Tod und seine Krone überbracht hatte? Glaubten sie, David würde sein bewährtes Verhalten, das ihm damals alle Herzen gewonnen hatte, ihnen zur Liebe ändern? Alle hatten es ihm hoch angerechnet, dass er seinerzeit den unwillkommenen Boten sofort getötet hatte. Und alle waren überzeugt gewesen, dass die Trauerhymne über Saul ihm aus dem Herzen kam. Nun, angesichts des bleichen Hauptes des Eschbal, erhob er wieder eine laute Klage. Ein besonderes Lied wie damals verfasste er allerdings nicht, so viel Anstrengung war nicht nötig. Eschbal war nicht Saul und Davids Stellung doch auch eine ganz andere als vor 7 Jahren zur Zeit der Schlacht von Gilboa. Damals ein Verbannter, geächtet und Landesfeind in der Philisterstadt Ziklag, heute König von Juda in den Gefilden von Hebron. Es schien ihm völlig ausreichend, seiner betrübten Entrüstung kurzen Ausdruck zu verleihen. Hart fuhr er die verblüfften Männer an, gottlose Bösewichte schalt er sie, weil sie einen gerechten Mann, ein Ausrufezeichen, in seinem Hause, 2 Ausrufezeichen, auf seinem Lager, 3 Ausrufezeichen, ermordeten. ehe die von so viel sittlicher Empörung ganz Betäubten ein Wort zur Entgegnung fanden oder gar zum Hinweis auf gewisse Versprechungen und Zusagen, waren sie auf Davids grimmes Geheiß schon ergriffen. Und er gebot sie zu erwürgen, ihnen Hände und Füße abzuhauen und sie über dem Teiche aufzuhängen. Klammer auf, riss der Strick, so war noch das Wasser da, sicher ist sicher, Klammer zu. Jetzt war der Weg frei, er brauchte sich gar nicht mehr anzustrengen. Alle Hindernisse waren überwunden, das Ziel war erreicht, der Traum der Jugend ging in Erfüllung. Die Ältesten von Israel erschienen zu Hebron, schlossen einen Bund mit ihm und salbten ihm zum Nachfolger Eschbaals. Das wiedergeeinte Land hatte seinen Fürsten. David der Erste, König von Juda und Israel. Nun war er völlig eingeschlummert. Die Sonne war gestiegen und machte sich trotz des Schattens am Söller fühlbar. Ruhig ging sein Atem, ein stolzes Lächeln lag um die selbstsüchtigen und sinnlichen Lippen. In den Schlaf hinein hörte er die eine Melodie, die der Leitgesang seines Lebens gewesen war. König von Juda und Israel, König von Juda und Israel. Nie hatte sie ihn verlassen, sie umsummte ihn an den Lagerfeuern in den Wüsten, als er vorm Zorne Sauls mit den Seinen floh, in Höhlen sich verkroch und wie ein Steinbock am schwindelnden Abhang klebte. Sie war zu ihm gedrungen aus dem Munde des Trösters Jonathan, der ihn heimlich aufsuchte. Das blühende Hai des Siff war um sie und der Sang der Bienen und tausendfältigen Käfer. In seinem todesängstlichen Stoßgebet hatte sie mitgeschwungen, als er am Seile unter dem Fenster hing und nur Michals, seines Weibes starke Hand, ihn hielt, damit er den Häschern ihres Vaters entrinne. Fest eingewurzelt war sie in seinem Hirn und sie rollte als Last auf jedem fieberhastenden Körperchen seines Blutes. Sie erfüllte die Luft um ihn und in ihm und begleitete den Lärm des Kampfes und die Stille seiner Einsamkeiten. Seine Verheißung bedeutete sie und seine Sehnsucht. Sie war sein Traum und sein Wille zur Tat. Um deren Willen hatte er gemordet und verraten, gelogen und geheuchelt, geschmeichelt und betrogen. Als Schrei und Peitschenpfiff hatten diese Worte ihn gejagt, mit lechzender Zunge, vergehendem Atem und dem letzten Erzittern seiner Glieder, hatten ihn gehetzt wie eine tolle Bestie, verächtlich gemacht vor dem eigenen Ich und zur Selbstaufgabe gezwungen, ihn in den Staub geworfen vor die Priester, deren Kreatur er war, und vor die Füße seiner Feinde und der Feinde seines Volkes, bei denen er letzte Zuflucht erflehte. Das bittere Brot des Landesverräters und Geächteten warfen sie ihm zu. Diese Worte: David, König von Juda und Israel, König von Juda und Israel, selbst in der höchsten Lebensgefahr, als die Knechte des Achis schon über ihm waren, dem noch zaudernden Philisterfürsten rieten, den gefährlichen alten Widersacher, der sich zu ihm geflüchtet hatte, niederzuschlagen, als sie schon die Schwerter und Keulen gegen ihn zückten und Achis die Hand hob zum Zeichen der Billigung, selbst da noch, als ihm in Todesangst die letzte List einfiel und er plötzlich in lautes Gelächter ausbrach, unter den zugreifenden Händen tobte, die Augen verdrehte, mit dem Kopf gegen die Türpfosten rannte und den Geifer in den Bart triefen ließ, selbst in dieser Stunde des gespielten Wahnsinns, der ihm das Leben rettete, verstummte die hoffende Mahnung in ihm nicht. Er heulte unsinnige Silben aus der würgenden Brust, sie quollen aus seiner sterbenszitternden Kehle in lallenden Lauten des Irrsinns. Aber in seinem Innersten tönte anderes. Erscholl ein Echo voll heißer Kraft und jauchzender Gewissheit. Und doch und dennoch und trotz alledem: David, David, König von Juda und Israel. Nur einmal war der Zweifel überstark gewesen. Im Schlaf stöhnte David tief auf, der Albdruck kam über ihn, der Angsttraum, der nicht von ihm wich, nie und nirgends. Grausige Ereignisse, Nachtfaltern gleich, flatterten ans Licht aus unheimlichen Abgründen seiner Seele. In jeder Krankheit, jedem körperlichen Unbehagen richteten sie sich auf und stürzten ihn von seinem Hochmutssitz und aus seinen Triumphgefühlen hinab in das kleinlaute Nichts. Die Erinnerung träufelte Gift in das Behagen seiner Tage und ätzende Qual in die Müdigkeit seiner Nächte. Alles war geschehen, weil es so sein musste, Vorherbestimmung, Notwehr. Wer König werden will, wer König sein will, der darf nicht zart beseitet durch das Leben schreiten. Und Davids Harfe war nicht zart beseitet, wenn nur das eine nicht gewesen wäre, die Kinder, dieser klägliche Todesschrei sterbender Kinder. Damals war es gewesen, nach dem erheuchelten Wahnsinn vor dem Königsstuhle des Fünftfürsten der Philister. Dem geisteskranken Manne hatte Achis königlichen Schutz und Frieden gewährt und ihm die Stadt Ziklag zum Aufenthalt bestimmt. Völlig vertraute man ihm nicht. Er durfte mit den Seinen die Banngrenze nicht verlassen, und ab und zu tauchten fremde Philister auf, behorchten die Wasserschöpferinnen am Brunnen und entschwanden bald wieder. David wusste also, dass er umspäht wurde, und mahnte und warnte seine Leute beständig. Sie hielten sich auch zunächst still, ließen die Weiber arbeiten, hockten im heißen Sande und erzählten die alten Sagen aus den Tagen der Urväter, die Märchen von seligen Flüssen des Gartens Eden und den Wassern des Berges Ararat, von den Opfergluten Kains und Abrahams, der flammenden Säule am Roten Meer und den Blitzen des Berges Horeb. Aber die Wasser und Feuer der Vergangenheit erstickten und verzehrten nicht die gegenwärtige Unrast ihres Blutes. Die erzwungene Ruhe machte sie schlaff, die Muße mürrisch und widerwillig. Sie waren das freie Räuberleben in den Steppen und Einöden des Felsengebirges allzu gewohnt. Sie lechzten nach dem Kampf mit Männern, nach dem wollüstigen Schrei der trotzig und wild wehrenden und schließlich doch dem Zwang der Manneskraft erliegenden Frauen. Unerreichbar schien der Tag der von David ihnen versprochenen königlichen Würden und Schätze. Das Schlimmste aber war, dass manchmal in den sternenklaren Nächten ein leises Summen zu Davids Hütte drang, schwermütige Klänge der Sehnsucht, Lieder des Heimwehs. Er wusste wohl, von solchem Akkord bis zum Posaunenstoß des Aufruhrs war nur ein kleines Intervall. Auf das Haupt jedes dieser Männer, vor allem der 37 Getreuen, hatte Saul hohe Summen ausgelobt. Konnte nicht Untätigkeit Untat wecken, war Davids Kopf nicht preis genug zur Lösung aller andern? Etwas musste geschehen. Die Gefahr des Abwartens war zu groß, und da die Überwachung durch die Philister nachließ, wagte es David, den Bannbezirk zu verlassen. Einen jähen Raubzug unternahm er in das Gebiet der friedlichen Gesuriter, und als dies glückte, suchte er auch die benachbarten Girsiter und Amalekiter heim. Bald in jenem Dorfe, bald in dieser Oase tauchten nun überraschend seine schnellen, zum Überfall geübten Mannen auf. Wüstenpiraten, die wie der Sandsturm wirbelnd sich auf alles Leben stürzten. Die Quellen verschütteten sie, Fruchtpalmen hieben sie nieder bis zur Wurzel. Die Gerüste der Mahlsteine zertrümmerten sie zu Splittern und zerbrachen alles Handwerkszeug. Das Vieh wurde in eine Öde gejagt oder mitgeschleppt. Was ihnen gefiel an Gewandung, Schmuckgeräten, Götzenbildern, Hüttenzierat und sonstigem Tand der armseligen Hirtenvölker, rafften sie an sich. Und hinter ihnen fletschte die Vernichtung, heulte grässlich die Freude der Schakale und Hyänen. Dass man die Männer tötete, war selbstverständlich. Man war doch Träger der höheren Zivilisation. Da sie etwas besaßen, was die Habgier ihrer Nachbarn reizte, hatten sie die Schuld am Kriege sich zuzuschreiben. Des Führers strengstes Geheiß verlangte aber auch den Tod der Frauen, und David hielt fest an diesem Befehl, obschon mancher seiner tapferen Krieger murrte, dass nur hastige Lust ihm möglich war, statt dauernder Besitz und Genießen. Gleichgültiger spießten sie die Kinder auf. Sie waren rau und weicher Regung fremd geworden. Wer schonte sie selbst, und wer würde ihrer Brut sich erbarmen? Gerade hierbei aber litt einer schwer. Einem grub sich das Todesröcheln der hilflosen Kleinen auf immer in die Ohren. David schloss die Augen, um ihren letzten Kampf, ihre anklagende Verkrümmung nicht sehen zu müssen, und konnte doch den Laut und das Bild nie mehr fortlöschen von der Tafel seines Gedächtnisses. Es musste sein, er durfte dem Erbarmen keinen Raum gewähren. Niemand durfte übrig bleiben, der nach Gat hätte kommen und Zeugnis ablegen können wider ihn, denn dem König Achis erklärte er das Wachstum seiner Herden, den großen und ständig sich steigernden Reichtum an Schafen, Rindern, Eseln, Kamelen und Kleidern damit, dass er Einfälle gemacht hätte ins Land Juda und der Schutzvölker der Judäer, der Jerameliter und Keniter. So schmeichelte er sich noch tiefer in das Zutrauen des Philisterfürsten ein, zeigte sich als den Feind seiner Feinde, losgelöst von seinem eigenen Volke. Seine 600 erhielt er frisch und waffenfähig und guten Mutes und brach doch die Brücken zu seinen eigenen Stammesgenossen nicht ab. Die Todesseufzer aber, die Tränen der Kinder. Was sind sie vor der erhabenen Weisheit der menschlichen Güte und dem selbstlosen Streben der Erwachsenen? Wenn sie zu Tausenden verwaist werden, verkommen im Elend unbehüteter Jugend, im Sumpf ersticken, wenn ihre Körper verdorren und sich verkrüppeln, weil der Feind den Hunger um die Grenzen und ins Land hineinjagt, wie ein fressendes und feuerspeiendes Ungeheuer. Wenn sie verrecken unter dem eisernen Tritt des Krieges, was tut es? Eine Krone steht auf dem Spiel. Ein Wahn der Massen brüllt. Die Wahrheit einer göttlichen Religion muss bewiesen werden. Der Reichtum der Reichsten ist noch nicht reich genug. Das Stahlbad des Krieges kräftigt die Trefflichsten eines tüchtigen Volkes, verheißt Zuwachs an Land und Macht und Schätzen und gibt den Soldaten Gelegenheit zu Ehren und Aufstieg. Wer darf sich da kümmern um die Not und das Elend der geringen Leute und um die Leiden der Kinder? Ende von Abschnitt 15, gelesen von Alice Stein.